Wie lange lässt du dich betören, du deutsche Nation? Willst du das Welsch nicht lehren, die Pfaffen zu verstohen? Das bringt dir auf den Rücken eine blutige Monarchei. Es müssen sich alle bücken. Alle sind Knechte und keiner frei. Lass nicht so bald vergehen die männlich-deutsche Tat. Ihr sollt nach Ehre sehen, die so viele Taten hat. Was keiner mocht verwinden, der Deutsche hat's getan. Ans Joch lasst euch nicht binden, ihr habt des Ochsenlohn. Ihr deutschen Hunde wollt beißen euer eigen Vaterland, euer Nest wollt ihr bescheißen, für Pfaffen unbekannt? Wollt ihnen dazu helfen, wider Gottes Ehr und Recht? Merkt auf, ihr jungen Welfen und ihr deutschen Knecht. Aus einem Kampflied um das Jahr 1546.